wie die Borg in Star Trek. Das Wort Genetik erklärt immer alles. Ich brauche keinen Heiler. Ich bin der Heiler. Und der Tank. Und der Schaden. Und der schnellste in ganzen Welt hier, Digga. Und wir haben den Kühlschrank immer dabei. Es ist der Karren, den wir haben. Du willst eine Bratwurst. Dann frag ein Genetik. Wir kommen rein. Alles leuchtet giftgrün, ihr pufft euch sauber, wir puffen auf Wahnsinn. High auf Bällchen, Acid Bomb, voller Chemie, steht bereit. Mein Homunculus guckt dich an und beschützt mich und unsere Freunde. Meine Kanone im Karren feuert Bällchen und die Monster fallen um wie ein heißes Messer durch die Butter, geil. Wir sind Genetics. Noch manuell mit White Potion, 300 HP. Wie süß. Mein Potion Pitcher Skill hielt damit über 2000 HP. Ich mix mir gerade bessere Portionen, die füllen unsere SP. Priester hebt die Hände. Jetzt ist hier jede Minute Wochenende. Die Priester haben nichts mehr zu tun, wenn ein Genetik da ist. Ich geb dir einen Cocktail rein, 100% HP. Der mag nie ein Fritt so langsam, Digga. Du hast meine Potionen, ich hab Formeln. Du hast Übergewicht, kleiner Priester. Ich hab einen Karren, der ist edel und geil. Wir sind geil. Wir sind high. Wir sind schwer, kerl, sei Andromeda. Priester hin, ja nett, aber langsam. Die nennt die Hut. Volles Leben, bim, bim. Wir sind geil, Chemie im Karren. Ich schill dich, Bisse. Du portest noch Mr. Pico-Reiter. Ich werfe dir mit Push und Pitcher White und Slim-Poschunen rüber. Denn Eddie hüllt die Welt. Bricht bei nur Begittern. Wir sterben nicht, wir korrigieren Fehler, wir bügeln drüber wie ein heißes Messer durch die Butter. HP fällt, dann frag ein Genetik und deine HP und SP sind sofort wieder da. MVP fällt noch bevor er was sagt. Genetik schmeißt ihn Bällchen an den Kopf, Problem gelöst. Priester liegt am Boden, jucken ihm die Hoden, kein Problem für uns Genetik. Wir können euch auch wiederbeleben, dank der neuen Formel. Kein Cooldown-Chart kennen auf 100% Schussrate. Kein Limit, durchbuttern Gegner, tot, alles klar. Wir sind geil. Wir sind geil. Dieses Wunder ist ein Andromeda. Klaus der Hirn, ja, Matt. Aber langsam. Genetik, lieb uns ein Göffchen, volles Leben, bim. Ah. Wir sind geil, Chemie im Karren. Ich hier dich bisse, du portest noch Mr. Pico-Reiter. Ich werfe dir mit Push und Pitcher White und Slim-Poschunen rüber. Genetik hat die Hand, ist genau in euch auch. Genetik hat die Hand, ist nur oben. Schussrate, kein Limit, durch Buttern, Gegner, tote Zahl. Wir sind geil, wir sind geil. Lenkt er zu Sternen, wartet zu spät, mein Freund, nur noch frag ich die Matik ab. Alles Chemie, ich hier dich, tank dich, wähl dich, werd selbst Freund oder Feind. Du brauchst ein Team, nimm ein Genetik mit. Rest ist Beiwerk, aber was mit Warporter? Oh shit, das kann ein Genetik nicht. Priester-Taxi in Ragnarok. ja, nee, weiß nicht, das sind Genetics, Diener und Assess. Die Popeln in der Nase, wir Genetics können auch im Hyde rumlaufen und das auch noch 12-mal schneller. Wir Genetics sind einfach die geilsten hier. Und Merchants, Digga, und Merchants. Die sind härter als jeder Knight, wenn Merchanten durchziehen, bis sie mal Genetics sind. Dann haben sie 100-mal mehr Erfahrung hinter